Klangfassade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klangfassade. Diesmal habe ich mehrere Wochen zusammengefasst, da ich zwar viel unterwegs war, aber nicht so viel aufnehmen konnte. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Making a pull request, so that's nice. And also, he's noticed something as the bug when it is too small. When we have long title in API, I think it works. Longer title of the page, H1, and the page started to scroll horizontally. I want to see that tutorial.